Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich finde es ein bisschen witzig, dass ich jetzt schon dreimal die Kommunikationsfolgen angekündigt habe und sie immer noch nicht kommen. Erst kam die Treuefolge, dann kommt jetzt die Zeitmanagementfolge und als nächstes, jetzt habe ich wirklich nachgeguckt, also als die nächste Folge ist dann wirklich die erste Folge über Kommunikation, aber heute noch nicht, heute geht es um Zeitmanagement. Und das hat sich für mich auch unnatürlich angefühlt. Ja, nicht nur unnatürlich, das ist ja auch eine massive Einschränkung in unsere Beziehung. Also das ist ja das, was wir eigentlich nicht mehr wollen, ne? Dass andere Beziehungen, die einer von uns hat, die Beziehungen von uns beiden beeinflussen. Und das hat es ja da massiv getan. Also wir waren ja überhaupt nicht frei in unserer Entscheidung, wann wir uns sehen, dadurch, dass wir immer abwarten mussten, bis ihr beide Termine festgelegt habt. Hier geht es gerade darum, dass ich in meiner vorletzten Beziehung, also in der Beziehung vor Jeannie, einen gemeinsamen Kalender angelegt habe und dass es da eben Probleme damit gab, dann mit Jeannie oder mit meiner Ex-Freundin Termine auszumachen und meine Ex-Freundin immer das Vorrecht hatte. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig anzumerken, dass in Polyamorie oder allgemein, wenn man mehrere Beziehungen hat, dann beeinflussen die sich immer gegenseitig. Es gibt nicht den Fall, dass sich Beziehungen nicht beeinflussen. Das ist eine Utopie, das funktioniert nicht. Man muss nur schauen, wie man damit umgeht, dass sie sich beeinflussen. Und ich glaube, es ist keine gute Strategie zu versuchen, dass sie sich möglichst wenig beeinflussen. Denn in den Fällen, in denen sie sich dann doch beeinflussen, wie zum Beispiel Zeit, so, keine Ahnung, meine Partnerin hat am Sonntag Zeit und meine Affäre aber auch nur am Sonntag. So, was mache ich da jetzt? Dieser Fall wird immer mal auftreten. Und ich glaube, es ist keine gute Strategie zu versuchen, dass sich die Beziehungen so wenig wie möglich beeinflussen, sondern ich glaube, es ist eine viel bessere Strategie, gemeinsam darüber zu sprechen, was man tut, wenn sie sich beeinflussen. Dafür ist es super gut, wenn sich alle kennen, aber Kitchen Table Polyamorie und die Probleme damit stehen nochmal auf einem anderen Blatt. Wenn beide ihre Beziehung als sehr selbstverständlich wahrnehmen und nur weil sie zusammenwohnen, das Gefühl haben, sie müssten sich nicht mehr mit dem Menschen, mit dem sie zusammenwohnen, verabreden, obwohl dieser Mensch vielleicht noch mehrere Beziehungen hat, sondern immer davon ausgehen, dass alle freie Zeit für sie geblockt ist und der Mensch für sie zu Hause ist. Und das war ja mit deiner Ex-Partnerin auch so, dass es da einfach Kommunikationsschwierigkeiten gab, weil du bist irgendwann mal, glaube ich, weggefahren und sie war einfach nur, weil ihr zusammen wohnt, fest davon überzeugt und weil sie die Nest- oder Primärpartnerin war, fest davon überzeugt, dass ihr beide den letzten Abend miteinander verbringt. Mhm. Einfach als Erwartungshaltung, weil für sie da gar nichts anderes in Frage kam, weil ihr ja schließlich zusammen wohnt. Ich glaube, die Situation ist nochmal ein bisschen anders als hier dargestellt, denn wir waren damals Nestpartner oder Ankerpartner oder Primärpartner oder wie auch immer man das nennt. Meine Ex-Freundin und ich und Jeannie kamen quasi dazu und dann hat sich eben meine Wahrnehmung unserer Beziehung zu meiner Ex-Freundin verändert, zu weg von Primärpartner, aber ich glaube, das habe ich auch nicht wirklich genug kommuniziert. Daraus folgte auch ziemlich viel Streit dann. Denn ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt zwei Primärpartnerinnen, aber meine damalige Freundin hatte eben nur mich als Primärpartner und hat eben das quasi erwartet oder ist noch davon ausgegangen, dass es bei mir auch so ist, dass sie meine einzige Primärpartnerin ist. Und dann ist es gar nicht so verkehrt, davon auszugehen, dass man, wenn man länger wegfährt, dass man den letzten Abend miteinander verbringt. Und daher kamen eben diese Kommunikationsprobleme. Und bevor ich irgendwie weggefahren bin, haben wir es dann so gemacht, dass ich auf sie zugegangen bin und gesagt habe, okay, dann versuche ich euch beide zu treffen. Und es war ziemlich schwierig. Oh, war kompliziert. Kannst du dich noch erinnern, dass ich da ein extra Auto gemietet habe, zu dir gefahren bin, 2 Stunden mit dir verbracht habe, dann zurückgefahren bin. Das war schon relativ komplex, die ganze Sache. Ich muss da ehrlich sein und sagen, ich habe mich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe mich da sogar ziemlich scheiße verhalten. Denn ich hätte davon ausgehen können, dass meine damalige Partnerin denkt, dass wir uns sehen und hätte, auch wenn der Termin im Kalender steht, nochmal nachfragen können. Und ich habe es aber nicht getan, weil ich die Verantwortung so abgegeben habe. Und Verantwortung ist eben nicht immer nur bei der einen Person oder nur bei der anderen Person, sondern ich hätte auch einen Teil meiner Verantwortung wahrnehmen können, habe es aber nicht gemacht. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich mir so sehr diese Kitchen Table Polyamorie gewünscht habe, dass sich Jeannie und meine Ex-Freundin eben total gut verstehen. Aber ich habe einfach nicht gesehen, dass sie sich nicht verstanden haben. Also die haben sich nicht gehasst, aber sie sind sich eher aus dem Weg gegangen, habe ich das Gefühl, jetzt im Nachhinein. Und das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Und da habe ich neulich auf Facebook einen tollen Beitrag zugelesen von einer Person, die das sehr ausführlich beschrieben hat als Hinge-Blindheit. Und die schreibt, Hinge-Blindheit tritt bei Menschen auf, die super enthusiastisch über Kitchen-Table-Polyamorie sind und sich wünschen, dass alle ihre PartnerInnen sich untereinander super verstehen, aber im Moment zwei Partner haben, die untereinander völlig Fremde sind. Hinge-Blindheit ist Wunschdenken, diese Vision mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Ist ein längerer Text, ich fand ihn sehr, sehr gut und werde ihn euch mal unten verlinken. Was das kaputt macht, auch die Terminplanung, ist einfach die Hierarchie, weil irgendeine Person hat immer ein Vorrecht, ja. Oder hat ein Vetorecht oder wohnt mit der Person zusammen und verbringt eh schon sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ich habe das Gefühl, so wie wir jetzt leben, ist es irgendwie einfacher. Also nur weil eine Beziehung, eine polyamore Beziehung hierarchisch ist, heißt es nicht, dass ein Partner ein Vorrecht oder ein Vetorecht hat. Ich glaube, es kommt super darauf an, die Menschen, mit denen man zusammen ist, mit einzubeziehen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und in unserem Fall, in Jeannies und meinem Fall, wo Marcel dann der, also wo ich dann quasi in der Position meiner damals Ex-Freundin war, weil Marcel in Jeannies und meine Beziehung gekommen ist und ich ein Ende der V-Konstellation war, ist das quasi wieder passiert. Nur war ich quasi da, dann habe ich das am eigenen Leib erfahren, was ich 2 Jahre vorher selbst gemacht habe oder 1,5 Jahre vorher, nämlich nicht mit einbezogen zu werden, das Gefühl zu haben, okay, die anderen haben eine Beziehung, die ist relativ unabhängig von Jeannies und meiner Beziehung und ich habe da gar kein, ja, ich möchte nicht sagen Mitspracherecht, aber ich werde auch gar nicht mit einbezogen. Ich werde darüber gar nicht so informiert, so was läuft bei den beiden. Ich habe nicht das Gefühl, wir haben zu dritt eine Beziehung, sondern es sind 2 unabhängige Beziehungen und damit komme ich nicht klar. Dann sprechen wir einfach 2-3 Tage vorher drüber, was wollen wir machen, haben wir was geplant oder wenn wir irgendwas Fixes in der Zukunft haben, wo eine Veranstaltung ist, wo ich mit einem von beiden hingehen möchte, dann gebe ich dem anderen schon mal Bescheid. Also was wir haben, ist eine geteilte Telegram-Gruppe für uns drei, wo wir einfach solche Dinge sharen können. Übrigens hieß diese Telegram-Gruppe auch Kitchen Table Polyamorie und ich glaube, das hat dieses Label, das da quasi von Anfang an mitgegeben wurde, hat die Hinge-Blindheit bei Jeannie noch verstärkt in der Hinsicht, dass sie gedacht hat, Marcel und ich verstehen uns total gut und Marcel und ich haben das dann irgendwann auch so gedacht, aber im Prinzip sind wir völlig unterschiedliche Menschen und verstehen uns überhaupt nicht. Ja, oder zum Beispiel am Freitag waren wir alle zusammen wandern und haben irgendwie eine über 20 Kilometer Wandertour zu dritt gemacht. Das war cool und anstrengend. Ja, das war ziemlich cool. Aber wenn ihr beide euch jetzt nicht verstehen würdet oder gar keinen Kontakt miteinander haben wollen würdet, dann hätte ich jetzt am Freitag den schönen Tag nur mit einem von euch verbringen müssen. Und schon sind wir wieder in so einem Konflikt. Ne? Das stimmt. Wir waren zusammen wandern und das war auch ziemlich cool. Aber ich glaube einfach, der Amount an Zeit, den wir zu dritt verbracht haben, war jetzt in der Retrospektive gesehen einfach viel zu viel. Denn ich habe, glaube ich, kein Problem damit gehabt, mit Marcel und Jeannie was zu unternehmen, wie zum Beispiel wandern. Aber ich hätte nicht mit ihnen in den Urlaub fahren sollen, weil das ist nochmal eine andere Kategorie. Und es ist auch nochmal eine andere Kategorie, wenn Marcel an 5 von 7 Tagen bei uns rumhängt in der WG, weil das ist auch, das ist nochmal was anderes. Das ist so mein privater Space. Und ich glaube, das ist so die Unterscheidung, die ich gerne getroffen hätte. Die Grenze, die ich gerne gesetzt hätte, aber die ich nicht setzen konnte. Aber hinterher ist man immer schlauer. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ist es so, dass ich ja gerade aktuell 2 intensivere emotionale Beziehungen habe. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es manchmal echt nicht leicht ist, dadurch, dass ich Zeit mit den beiden zusammen und auch jeweils einzeln verbringen möchte, darauf zu achten, dass ich mir trotzdem noch Zeit für mich selber nehme. Weil manchmal ist es so in meinem Kopf schon so ein Hin- und Her-Jonglieren und so ein Gucken, wo ist ein Slot für den und wo ist ein Slot für den und wann mache ich das und wann mache ich das. Aber ich glaube, da muss man echt darauf achten, dass man sich auch genauso Zeit für sich selber einräumt, wie Zeit mit den Menschen, die man liebt. Da hält sich mein Mitleid in Grenzen, denn das ist etwas, was man mit einplanen muss. Viele Leute denken, wenn sie mit offener Beziehung oder Polyamorie starten, so ja, kriege ich schon hin, aber dass 2 Partner auch doppelt so viel Zeit brauchen wie nur ein Partner oder eine Partnerin und man dann darauf achten muss, dass man auch noch Zeit für sich braucht und dann vielleicht Hobbys oder sowas hinten runterfallen, das ist ganz normal. Das muss man sich vorher klar machen, bevor man mehrere Beziehungen eingeht. Und das ist auch der Grund für mich, warum ich keine polyamore Beziehung mehr eingehen will oder keine zweite Beziehung, weil ich mit einer Partnerschaft jetzt gerade gut ausgelastet bin. Ich kann mir nicht vorstellen, noch mehr Zeit für eine zweite Partnerin abzuzwacken, weil ich dann gar keine Zeit mehr für mich hätte. Und dessen muss man sich halt vorher bewusst sein. Und was man da auch machen kann, ist die Person, die nicht dabei ist, auch daran teilhaben zu lassen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wandern gegangen wären, wir zu zweit, dann hätten wir Fotos gemacht und geschrieben so, hey, guck mal, wir sind gerade wandern. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man, nur weil man Zeit mit einer Person verbringen will, die andere Person vergessen will, sondern das ist ja auch ganz nett, schöne Dinge zu teilen, auch mit mehreren Leuten. Ach spannend, da habe ich selber nochmal angesprochen und das ist was, was ich das Gefühl habe, was Jeannie und Marcel in ihrer Beziehung mit mir weniger geteilt haben. Über die Zeit wurde es immer weniger und das ist etwas, ich glaube, das wäre vermutlich ganz anders gelaufen, wenn das da wäre, dass Jeannie und Marcel, wenn die beiden was unternehmen, mich daran teilhaben lassen quasi. Jeannie und ich haben immer abends telefoniert, wenn Jeannie bei mir war und wenn Jeannie bei Marcel war, meine ich natürlich. Und sie hat auch mal erzählt, was sie so gemacht haben. Aber so ein daran teilhaben lassen, das habe ich irgendwie vermisst. Aber ich weiß auch, dass es so ein bisschen mein Struggle ist, dass ich mich manchmal sehr schnell ausgeschlossen fühle aus Gruppen. Es müssen sich nicht alle total gern haben, aber es müssen alle irgendwie in der Lage sein, auch Zeit miteinander verbringen zu können, ohne sich irgendwie zu haten oder total genervt zu sein. Also das ist mir mega wichtig, weil ich glaube, ich möchte gar nicht mehr mich so aufteilen müssen auf so viele einzelne Menschen, die aber keine Zeit miteinander verbringen können, weil dann bin ich nämlich diejenige, die von A nach B rennt eigentlich die ganze Zeit, um irgendwelche Termine einzuhalten und so. Stimmt. Das ist ziemlich gut, dass Jeannie da ihre eigenen Grenzen kennt und die sind auch völlig legitim, aber mir ist gerade ein Gedanke in den Kopf gekommen, wenn die Partner sich nicht verstehen, also dann liegt das ja entweder an beiden oder sagen wir mal, Jeannie ist mit einer Person zusammen und lernt eine andere Person kennen und mit der sie eine Beziehung eingehen will und die beiden verstehen sich nicht, dann könnte das ja entweder an beiden liegen, dass beide sich gegenseitig nicht mögen oder der Partner, der schon da ist, also Partner A, mag Partner B nicht unbedingt und wenn Jeannie sagt, naja, dann möchte ich aber keine Beziehung eingehen, weil wenn die keine Zeit verbringen können, dann renne ich ja wieder nur hin und her. Dann ist das ja quasi ein Vetorecht, oder? Oder habe ich da irgendeinen Gedankenfehler? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Es ist eher was Natürliches. Marcel kommt zu uns nach Hause und kann hier auch einfach sein. Ja. Ob ich jetzt da bin oder nicht. Und andersrum gedacht, wenn Partner A in dem Beispiel, also der Partner, der schon da ist, den neuen Partner nicht mag und Jeannie sagt so, ey, ich mache aber trotzdem was mit dem neuen Partner, aber ich bin nicht damit einverstanden, dass du ihn nicht magst, dann ist es ja ein Veto von Jeannie quasi. Also dann könnte sie ja sagen so, hey, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und du musst damit klarkommen. Also du musst diesen Menschen mögen, was ja auch nicht geht. Also irgendwo ist da ein Denkfehler drin. Versucht einfach mal mehr gemeinsam zu machen und Dinge auch miteinander zu teilen. Dann braucht man sich einfach nicht so viel aufteilen, weil man einfach mehr Zeit für alle hat. Also, dass das einfach so eine natürliche, angenehme Atmosphäre wird miteinander. Das erinnert mich gerade stark an Leute, die sagen, du musst einfach mehr lachen zu Menschen, die depressiv sind. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Manchmal kann man Menschen einfach nicht so gut mögen oder nicht so gut in seinem Leben sein, nicht so gut in seinem Leben haben. Und das muss überhaupt nichts Negatives sein. Das ist okay. Man darf auf sein Bauchgefühl hören. Und da bringt es auch nicht, mehr Zeit miteinander zu verbringen, denn das macht es einfach nur noch schlechter. Siehe das Beispiel Jeannie, Marcel und ich. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist es, mit sich selbst Zeit verbringen zu können. Mhm. Also sich selbst auch genug zu sein und sich zu freuen, wenn man mal Zeit für sich hat oder Zeit für sich genommen hat, weil dann muss man auch nicht darauf bestehen, dass man selbst gerade zeitgleich ein anderes Date hat oder irgendwas zu tun, was ablenkt, weil dann kann man sich selbst ablenken oder genug sein. Ja, und man kann ja auch, weiß nicht, mit FreundInnen telefonieren, wenn es einem wirklich schlecht geht bei dem Gedanken oder so. Auch ich reproduziere hier jetzt wieder dieses Allheilmittel, dass man sich selbst genug sein soll, was nicht immer funktioniert einfach und vor allem nicht dann funktioniert, wenn man gerade in der Situation ist. Denn man kann gerne mit sich selbst Zeit verbringen, noch und nöcher, wenn es mir scheiße geht, weil ich eifersüchtig bin, weil meine Partnerin gerade mit jemand anderem vögelt, dann hilft das alles nichts. Dann hilft es auch nur bedingt, Freundinnen und Freunde anzurufen. Dann muss ich vielleicht aus der Situation raus oder diese Situation verändern. Das ist wichtig, das zu erkennen und nicht das immer so abzuschieben wie, ja, du kommst ja einfach nur nicht mit dir selber klar. Das funktioniert nicht. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Die war nicht so lange. Ich habe immer die letzten Folgen kommentiert, die irgendwie über 60 Minuten gingen. Und die ging nur so eine halbe Stunde. Das war ganz angenehm. Mir hat sie aber auch ehrlich gesagt nicht so viel Input gebracht. Also das war echt nur so eine Lückenbüchser-Folge. Ich habe euch den ganzen Text zur Hinge-Blindheit, den ich vorhin erwähnt habe, mal hier in die Shownotes kopiert. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Dann geht's aber wirklich los mit Kommunikation. Stay tuned und bis dahin.